Die Uhr ist ein Geschenk von Marfa Petrowna, antwortete Dunja. Und eine sehr, sehr teure Uhr, fügte Pulcheria Alexandrowna hinzu. So? Wie groß sie ist? Fast keine Damenuhr mehr. Ich liebe solche Uhren, sagte Dunja. Also kein Geschenk des Bräutigams, dachte Rasumichin und wurde froh, ohne nachzudenken, weshalb. Ich dachte, sie wäre ein Geschenk von Luschin, bemerkte Raskolnikow. Nein, er hat Dunitschka noch nichts geschenkt. So? Erinnern Sie sich noch, Mama, wie ich mal verliebt war und heiraten wollte? Sagte er plötzlich und sah die Mutter an, die von der unerwarteten Bemerkung und dem Ton, in dem er sprach, betroffen war. »Ach, mein Lieber, ja, ich erinnere mich.« Pulcheria Alexandrowna wechselte mit Dunitschka und Rasumichin einen Blick. »Ja, was soll ich Ihnen davon erzählen? Ich erinnere mich ja selbst kaum noch. Sie war ein krankes Mädchen,« fuhr er fort, anscheinend wieder in Gedanken versunken und den Blick zu Boden gesenkt. »Von jeher kränklich. Sie liebte es, den Bettlern Almosen zu geben und träumte immer vom Kloster. Und einmal brach sie in Tränen aus, als sie mir davon erzählte. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich noch sehr gut. Sie war eigentlich hässlich. Ich weiß nicht, warum ich mich damals zu ihr hingezogen fühlte. Vielleicht, weil sie immer krank war. Wäre sie dazu noch lahm oder bucklig gewesen, ich hätte sie, glaube ich, noch mehr geliebt.« Er lächelte nachdenklich. »Es war wohl irgend so ein Frühlingsrausch.« »Nein, dies war nicht nur irgend so ein Frühlingsrausch«, sagte Dunitschka warm. Er blickte aufmerksam und wie mit Anstrengung die Schwester an, doch ohne ihre Worte recht gehört oder gar verstanden zu haben. Dann stand er in tiefem Nachdenken auf, trat an die Mutter heran, küsste sie, kehrte zu seinem Platz zurück und setzte sich wieder. »Du liebst sie auch jetzt noch«, sagte Pulcheria Alexandrowna gerührt. »Wen jetzt? Ach so, Sie sprechen von ihr. Nein, all das ist jetzt wie im Jenseits und so lange her. Ja, und alles, was hier rings um mich geschieht, ist, als geschehe es in einer anderen Welt.« Er blickte sie alle aufmerksam an. »Auch euch zum Beispiel sehe ich wie aus einer 1000 Werst weiten Entfernung von hier. Aber der Teufel weiß, wozu wir überhaupt darüber sprechen. Und warum fragt ihr mich aus?« brach er ärgerlich ab und verstummte, nervös an den Nägeln beißend und von neuem in Nachsinnen versinkend.